dass diese nahen Tage fort sind, für immer fort und ganz vergangen. Dies ist ein Ding, das keiner voll aussinnt und viel zu grauenvoll, als dass man klage, dass alles gleitet und vorüberrinnt und dass mein eigenes Ich durch nichts gehemmt herüberglitt aus einem kleinen Kind mir wie ein und unheimlich stumm und fremd. Dass ich auch vor 100 Jahren war und meine Ahnen, die im Totenhemd mit mir verwandt sind, mit mir, als wie mein eigenes Haar. Das helle Blauen des Meeres starren und den Tod verstehen, so leicht und feierlich und ohne Grauen wie kleine die sehr blass aussehen, mit großen Augen und die immer das Leben jetzt aus ihren schlaftrunkenen Gliedern still hinüberfließt in Bäum und Gras und sich matt lächelnd zieren wie eine solchem Zeug wie das zu träumen. Und Träume schlagen so die Augen auf, wie kleine Kinder unter Kirschenbäumen aus ihren Kronen dem das goldene Lauf der Vollmond anhebt durch die große Nacht. Nicht anders tauchen unsere Träume auf, sind da und lieben wie ein Kind, das lacht, nicht minder groß im Auf- und Niederspielen, als Vollmond aus Baumkronen aufgewacht. Ist offen ihrem Willen. Wie Geisterhände in versperrtem Raum sind sie in uns und haben immer Leben. Thank you. als kleine Mädchen uns entgegen und sind uns säglich rührend anzuschauen. Als wären sie mit uns auf fernen Wegen einmal an einem Abend lang gegangen. Und Duft herunterfällt und Nacht und Bangen und Längste des Weges, unseres Wegs, des Dunkeln im Abendschein, die stummen Weiher prangen und Spiegel unserer Sehnsucht traumhaft funkeln und allen leisen Worten, allen Schweben der Abendluft und ersten Sterne funkeln, die Seelen schwesterlich und tief erbeben.